1. Wenn ein Mann sein Frau entlässt und sie einen anderen heiratet, darf nicht ihn fasch zu ihr zurückkehren, die dies das Land in Tweihen wird, denn fordert Gott sein Volk trotz dessen untrue zur Umkehr auf. 2. Schau auf die Karlen Hügel und erkenn, dass du überall Gottsendienst betriebenest, indem du wie ein Räuber in der Wüstem Wegrund auf Gelegenheiten zur Untrue gewartetest. 3. Obwohl der Regen ausblieb und kein Ernte möglich war, as du dich geweigert, Scham über den Verhalten zu zeigen, und bist stattdessen hartnäckig in deiner Sünde geblieben. 4. Dennoch wagst du es jetzt, mich als deinen Vateren den vertrauten Gefahrten deiner Jugend anzurufen, waren du gleichzeitig weiterhin unrecht hast. 5. Du fragst dich, ob mein Sohn uig anhalten wird, doch waren du dies wird ausbrichst, handelst du weiterhin bös und folgst deinen eigenen egoistischen Wünschen. 6. Zur Zeit des Königs Josia fragte mich der Herr, ob ich gesehen hat, why das Abtrünnig Israel auf jedem Berg und unter jedem Baum anderen Gotten gedeihend habe. 7. Ich nahmen, dass sie nach all diesen Taten zu mir zurückkehren word, doch sie tat es nicht, was ihr trulos Schwester Judah genor beobachtet. 8. Obwohl Judah saw, dass ich Israel wegen ihres Ehebruchs Verstesen und die Scheidung Serkund gegeben hat, zeigte sie kein Furchten begging denselben Verit. 9. Durch ihr leichtfertige Einstellung zur Untrue entweit sie das ganze Land, in dem sie leblos objekt aus Stein und Holz wie Gott Verit. 10. Trotz dieser warnenden Beispiel kurte Judah nicht mit or Frichtigem hasen zu mir zurück, sondern torschte ihr Rui lediglich vor, erklärt der Herr. 11. Daraufhin erklärt mir der Herr, dass das Abtrünnig Israel im direkten Vergleich zu der hüchlerischen Schwester Judah fast schon als unschuldig gelten kann. 12. Gehr nun und verkündig nach Norden, dass das Abtrünnig Israel zurückkehren soll, denn ich bin nädig und werde meinen Sohn nicht für immer aufrechterhalten. 13. Du musst lediglich den Schuld anerkennen und zugeben, dass du dich gegen den Herrn, deinen Gott, aufgelentest, fremden Machten unter jedem grünen Baum zu dienen. 14. Kurt angehorsamen Kinder, denn ich bin euer rechtmäßiger Herr, ich werde euch einzeln aus den Städten und Familien auswählen, euch nach Zion zu bringen. 15. Dort wird ich euch hörten geben, die nach meinem Willen handeln und euch mit Weisheit so tiefem Verständnis führen werden. 16. Wenn euch in jener Zeit im Land vermehrt, wird niemand mehr von der Bundeslade des Herrn sprechen oder sie vermissen, sie nicht mehr benötigt wird. 17. Zu diesem Zeitpunkt wird man Jerusalem den Thron des Herrn nennen und el Nationen werden sich dort versammeln, seinem Namen ere zu erweisen und ihrem Bosen Starschen zu entsagen. 18. In jenen Tagen werden die Hauser Judah und Israel gemeinsam aus dem Norden in das Land zurückkehren, das ich ihren Vorfahren als dauerhaften Besitz gegeben habe. 19. Ich hat gehofft, euch wie Son zu behandeln und euch das herrlichste Erbe unter allen Volken zu schenken, in der Erwartung, dass mich Vater nennt und mir true bleibt. 20. Doch wie ein Frau, die ihren Ehemann für einen Liebhaber verlässt, so seid mir gegenüber trulos geworden, angehorigen des Hauses Israel, spricht der Herr. 21. Auf den Karlen hohen hort man das Weinen der Israeliten, die nun erkennen, dass sie den Herrn Vergessen haben und auf falschen Wegen gewandelt sind. 22. Kurt Zurück, abtrünnigen Son, damit ich euren true heilen kann, woraufhin das Volk entwertet, dass sie nun kommen, weil Gott ist. 23. Es ist offensichtlich, dass der Gottsendienst auf den Hügeln und Bergen ein Torschung war, denn war Rettung für Israel findet sich all ein beim Herrn unserem Gott. 24. Seit unsere Jugend hat der Gottsendienst als Verset, was unser Vater massam erarbeitet hatten, einschließlich ihres Wies und sogar ihrer eigenen Kinder. 25. Wir wollen uns in unsere Schande bügen, denn wir und unsere Vorfahren haben gegen den Herrn gesündigt und bis hüt nicht auf seinstem gehort.